tödlich, zynisch und abscheulich. Der deutsche Außenminister Steinmeier hat in seiner Rede vor den Vereinten Nationen den Luftangriff auf den UN-Hilfskonvoi in Syrien noch einmal scharf verurteilt. Nun stehe Moskau in der Pflicht, die Angriffe der syrischen Luftwaffe zu stoppen. Sonst würden, Zitat, alle Bemühungen um eine politische Lösung im Bombenhagel untergehen. Die jüngste Offensive Assads in Aleppo, ausgerechnet während neuer Gespräche der Syrien-Unterstützergruppe in New York zur Rettung der Waffenruhe, macht laut Steinmeier eines deutlich: Dieses Regime dürfe die Zukunft Syriens nicht bestimmen. Ganz ähnlich hatte sich der deutsche Außenminister vor einem Jahr in New York geäußert. Kein Fortschritt also. Zwei Redner, zwei Perspektiven. Denn kurz vor Steinmeier hatte der russische Außenminister Lavrov seinerseits vor allem die USA aufgefordert, die moderaten Oppositionskräfte von Terroristen zu trennen. Und Assad, der stehe für die legitime Regierung des Landes. Vor allem die russische Armee habe mit ihrem Eingreifen einen Kollaps Syriens verhindert. Trotz dieser andauernden Kontroversen warb Steinmeier dafür, weiter auf die Kraft internationaler Diplomatie zu setzen und die gestern gescheiterten Syrien-Gespräche fortzusetzen. Deutschland wolle seiner Verantwortung gerecht werden, auch deshalb bewerbe es sich um einen nicht ständigen Sitz im mächtigsten UN-Gremium, dem Sicherheitsrat, für die Jahre 2019 und 20. In der Heimatstadt von Donald Trump äußerte sich Steinmeier auch zur Präsidentschaftswahl in nur noch 6 Wochen. Die Alternative sei ein vermeintlich möglicher Rückzug aus einer krisenbeladenen Welt oder die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern, um die Probleme zu lösen, so der deutsche Außenminister. Namen nannte er nicht, seine Wahl aber dürfte klar sein.